So schnell aber die Russen auch bis zum Pazifik vordrangen, so gewaltig war die Herausforderung, das schier endlose Sibirien wirklich zu durchdringen. Das erfolgte auf doppelte Weise. Zar Peter I. erließ 1706 ein Dekret, das die Konversion zum Christentum befahl, unter Androhung der Todesstrafe. Die russische Eroberung Sibiriens gab sich damit als gottgefällige Befreiung aus den Händen des Bösen aus. Vor allem die Teufelspriester galt es zu eliminieren. Auch wenn die Todesstrafe meist nur angewendet wurde, wenn politische Widerstände hinzukamen, wurde die Christianisierung brutal umgesetzt. Um 1900 waren in Sibirien so gut wie alle Christen, zumindest nominell. Die zweite Strategie, Sibirien zu unterwerfen? Das Zarenreich suchte zu Beginn des 18. Jahrhunderts händeringend renommierte oder abenteuerliebende Wissenschaftler zur Erforschung des eigenen Landes, berichtet der Historiker Jörn Happel, sprich der annektierten Landmassen jenseits des Urals. Niederländer spielten vor allem unter Peter I. eine wichtige Rolle. Peter, der Zar und Zimmermann, hatte ja auch auf Werften in Zahnstadt und Amsterdam hospitiert und war ein Freund Witzens. Ebenso, und zwar bis weit ins 19. Jahrhundert, warb man gezielt deutsche Wissenschaftler an. Wie gesehen, verdanken wir diesen die Rede von den Schamanen. All jene, die in den unvorstellbaren Weiten jenseits des Urals als Forschungsreisende unterwegs waren, taten das also nicht aus eigenem Antrieb. Sie waren mehr oder minder im Auftrag des Zaren unterwegs. Später waren vor allem Verbannte notgedrungen als Ethnographen aktiv. Die indigene Bevölkerung dagegen wird in das koloniale Ausbeutungssystem gezwungen und muss Tribute liefern. Das wird mit blanker Gewalt durchgesetzt, mit Mord, Folter, Plünderung, Gefangennahme und Versklavung jener, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen konnten, so der Historiker Hartmann.